besonders schön. Jürgen von Manger für die Gödecke AG Berlin mit Die Wunderspirale. Frau Küppers, ich hab nichts mehr im Glas. Ich tun Sie noch mal ein helles und Korn, bitteschön, ne? Ja. Ist nichts los heute, wa? Ja, das sehe ich ja auch von drüben. Seit dass sie die Omnibus-Haltestelle hier verlegt haben, kommen ja bei Ihnen viel weniger Besoffene raus wie früher. Ja. Also, aber was ist denn? Sind Sie nicht ganz am Posten? Sie machen so ein Gesicht. Was haben Sie denn für Malessen? Haben Sie Nieren? Haben Sie Galle? Haben Sie Kreislauf? Wie bitte? Das wissen Sie nicht? Ja, nur... Frau Küppers, ich meine, das gibt so ein schönes Sprichwort auf Lateinisch. Ich glaube, von der alten Griechen ist das sogar noch weg. Vade mecum, das heißt, geh zum Arzt. Aber das ist bei den Frauen immer dasselbe, meine Frau auch. Ne? Ich sag schon, du gehst auch immer erst zum Doktor, wenn du tot bist. Nicht und alles bloß, weil sie zu fies ist, sich für so einem zum Ausziehen. Dabei tun dann auch ganz andere die letzte Hülle fallen lassen und kommen erleichtert zurück. Aber unsere Mama, die will auch immer unbedingte Zähne beißen und runterschlucken. Alles, ne, das hat doch keinen Wert. Frau Küppers, dieses stille Dulden, nicht, ist Blödsinn. Die, da kommen sie auch nicht mit weiter. Aha, was sagen sie? Bei Ihnen finden die doch nichts? Ja, nur... Hören Sie mal, Sie sind doch eine stattliche Dame. An Ihnen ist doch wenigstens was dran, nicht, wo die schön suchen können. Ich meine, wenn Sie eine dünne wären, ist klar, wenn der Doktor so zwischen Haut und Knochen nur rumstochern müssen, dann fällt die auch nichts ein. Nicht? Gucken Sie mal, es gibt doch heute für jede Krankheit einen Arzt, der nichts weiter kann wie gerade diese Krankheit, nicht? Die sogenannte Fachärzte. Und wenn sie mal wegen einen Hirnschaden hätten, ja, müssten sie zum Psychopathen. Nicht, oder nehmen wir mal an, sie wären ein Kind, dann gibt es extra diese Päderasten für. Nicht, die riechen aber den Masern auf 300 Meter schon, ehrlich. Ach, das geht hin bis zum Hals-Nasen-Frauenarzt oder diese Uroninologen. Nicht, also für jedes Organ. Gibt es einen, der aber mit seinem Äskulapstab dazwischen haut, wenn ein das Schicksal seinen Knüppel zwischen der Gesundheit schmeißen will. Und zwar diese Spezialisierung, das ist eine Folge von, ja, warten Sie mal, wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Also, weil der menschliche Körper, ist doch im Laufe der Jahrtausende von Tag zu Tag komplizierter geworden. Nicht? Das stand neulich extra in der Illustrierte als Fortsetzung. Also unsere Großväter, nicht? Also ganz weit zurück, nicht? Die waren zum Beispiel noch im Trinkwasser als sogenannte Amöben. Und zwar hatten die einen Vorteil, bei die bestand der ganze Körper aus einer einzigen Zelle. Nun kann man sich natürlich vorstellen, dass der Ärzte dazu die damaligen Zeiten leichter hatten. Nicht genügte ein Blick und schon wussten sie Bescheid. Aber was glauben Sie, was ich alleine, wie viele Zellen ich heutzutage habe, nicht mit mir in den Körper schleppe? Jo, das zieht man mir gar nicht an. Tausende, Frau Küppers. Nicht, gucken Sie mal, wir haben doch selbst erlebt, seit dem Krieg, wie uns Organe gewachsen sind, von denen uns niemand geträumt hat. Nicht, wenn mir einer im Dritten Reich gesagt hätte, ich hätte in mein Kreuz eine Bandscheibe, ja, den Mann hätte ich doch sofort bei der NSV gemeldet. Nicht, und heute ist man doch ohne Bandscheibe gar nicht mehr gesellschaftsfähig. Nee, also können Sie glauben, die Spezialisierung, da finden Sie bestimmt auch einen Doktor durch, der Ihren Leiden wieder zurechtbiegt. Gucken Sie mal. Unsere Oma zum Beispiel, die hatte doch so Last mit der Erdstrahlung, hatte sie ganz dicke Beine von gekriegt und da konnte unser Hausarzt da auch gar nicht landen bei ihr, bis wir dann eines Tages auch so einen Spezialist geholt haben, den Herr Kneusper. Oben aus der Bottroper Straße, da bei Rektor Schneidersmann wohnt er in Untermiete. Und der kann die indische Weisheit und hat er unsere Oma erstmal von Kopf bis Fuß richtig abgependelt, ne, wollte gucken, ob ob sie mit ihrem Astralleib auch noch gut zugange wäre, aber da konnte er nichts empfinden. Sagt man doch so, er hätte also selten eine Dame von 71 gefunden, die noch so eine kräftige Aura hätte. Oh, richtig robust wäre die noch, trotz ihrer Schwerhörigkeit. Das hätte überhaupt nichts zu sagen. Und meiner, er hätte schon erlebt, dass also Stocktaube trotzdem der Seelenwanderung heil überstanden hätte. Aber er sagt, dieser Erdmagmatismus, das wäre eine ernste Sache für unsere Oma. Und den kann man auch gleich zur Hausvisite bei uns. Die Oma schlief ja die letzten Jahre bei uns auf der Couch. Und kam man mit so einer Wünschelrute unter der Couch gekrochen. Nicht? Und hat er da mal nach dem Rechten gesehen. Ist er sogar noch mit seinem Turban in den Sprungfedern hängen geblieben. Junge, doch. Wir haben vielleicht gelacht. Nee, aber trotzdem, also unter der Couch alles voller Erdstrahlen. Er sagt also, seine Route, die hätte selten so ausgeschlagen. Na, und dann hat er da so ein Ding angenagelt, so eine kleine Spirale aus Draht, nicht aber von einem indischer Kupferschmied handgedreht, für 60 Mark auch. Und hat er mir erklärt, wie das geht. Also dieser Magmatismus, das wäre wie Fernsehstrahlen zum Beispiel, bloß, dass da eben nicht Robert Lemke rauskommt oder Fico Toriani, sondern, ja, also dicke Beine oder manche kriegen schon mal Atemnot von oder Blutdruck, nicht so ganz nach Lust und Laune. Und wenn diese Erdstrahlen nur angewackelt kämen, wahrscheinlich stammten die von Prinz August, nicht dieser alte Püt, wo wir drüber wohnen, dann täten sie doch im Keller an der Heizung vorbei, direkt bei uns im Parterre landen. Aber wenn jetzt eine Spirale da ist, dann kriechen sie da drin und schon sind sie aber schön angeschmiert. Die müssen sie noch immer im Kreis rum, bis sie ganz dösig werden. Und dann wäre der ganze Dampf raus aus den Strahlen und würden sie so harmlos von, dass also kein Wässerchen sie mehr trüben könnte. Und sagt dann auch so der Herr Kneusper, also wir könnten von Glück sagen, dass wir nicht im Keller wohnen täten. Sonst hätte er nämlich eine stärkere Spirale nehmen müssen und die hätte dann schon 150 Mark gekostet. Und der Kasse meint, ja, sie kann das nicht zahlen, weil der indische Weisheit in ihrem Leistungsverzeichnis nicht vorgesehen wäre. Ich sag, ja und? Ich war da, nicht? Ich sag, sind denn bei Ihnen vielleicht unsere Oma ihre Beine wenigstens vorgesehen? Och, da wurden sie. Nicht mal einer, der wollte richtig frech werden, nicht ganz pumpig wurde der da. Na, aber ich habe eine Bescheid gestoßen. Naja, nur Frau Küppers, also ein Nachteil hat natürlich diese Spirale, die wirkt nur bei denen, wo sie für angenagelt worden ist. Ich meine, unsere, die ist ja noch fast neuwertig, kaum gebraucht, weil wie die angenagelt war, ist ja denn die Oma 8 Tage später, nicht, ist sie ja da doch von uns gegangen, nicht? Naja, na, was soll man machen, nicht? Aber, naja, und wie ich so später mein Blutdruck kriegte vor 3 Monaten, nicht? Gerade wie ich anfing als Fahrer in der Wäscherei, da habe ich mich das Ding erstmal unterm Wagen geschraubt, nicht? Aber hat nichts genützt, mein Blutdruck, der welkte dahin wie so ein Blümlein auf der Heide. Und fing unser Mama gleich am Resonieren an. Jo, könnte man mal sehen, was das für ein Käse wäre. Ich sag, du sei ganz still. Sag ich. Ich sag, kann sein, dass die indische Weisheit noch nicht richtig ausentwickelt ist als Wissenschaft. Aber was hat denn der Medizin schon immer im Wege gestanden? Die menschliche Dummheit da ist, das ist die Bremse des Fortschritts. Wie hat denn damals der Robert Koch mit seiner Tuberkulose doch auch erst auf der Barrikaden steigen müssen, bevor der Menschheit das geglaubt hat, dass im Husten der Wurm drin ist. Und das wurde doch in den einen Film, da wurde das doch wunderbar gezeigt. Ja, und bitte, genau so ist die indische Weisheit heute der Fortschritt der Zukunft. Deshalb also verfügbar, ich sage nochmal, Vademecum, geht zum Arzt. Und falls Sie vielleicht was an den Nieren haben, ich kenne da eine Dame, die kann Nieren.